Bestellen Sie ein Probeheft oder gleich ein Abonnement. Nur 31,95, digital nur 26,95. Rufen Sie an 706-548-4382. www.dasfenster.com. Das Fenster, the monthly magazine in German. Call 706-548-4382. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute wollen wir uns mit Samson und Delila bzw. Delila, wie es im Englischen heißt, beschäftigen und unser Samson ist John Morrell und ich hatte das ganz große Vergnügen, mich mit John länger zu unterhalten und zwar war er 2012 in Tampa Bay, um den Samson zu singen und zwar mit einer Delilah von Holly Sorensen gesungen. Ein perfektes Paar, diese beiden. Und der Hohepriester war Anthony Söller und Abimelech war Benjamin LeClaire. Und heute kann ich Ihnen sagen, es gibt dieses Jahr also eine Reprise dieser Oper und zwar im Internet. Und Sie können Tickets dazu erstehen bis zum 31. Dezember in diesem Jahr 2021. Ich hatte das große Vergnügen, diese Oper in Persona zu sehen, das heißt im Palladium Theater in St. Petersburg, Florida. Und John ist ein ganz fantastischer Mann, der sich nicht nur um seine Karriere, sondern auch zwischendurch ganz intensiv um seinen autistischen Sohn zu kümmern. Das heißt, er hat damit auch seine Karriere unterbrechen müssen und hat das sehr gerne gemacht für sein Kind. Und wir haben uns über beides unterhalten. Diese Sendungen sind auch in der Vergangenheit schon mal gelaufen. Aber vielleicht ist es für Sie interessant, gerade jetzt John Morrell wieder zu entdecken. Und natürlich auch Samson und Delila von Saint-Saëns. Und jetzt möchte ich Ihnen also einiges zu der Biografie John Morrells erzählen. Denn er hat schon sehr früh Europa kennengelernt. Und das ist für viele Amerikaner ein Traum. Und ganz besonders 2021 möchte man gerne wieder ins Flugzeug steigen oder in die Bahn oder aufs Schiff und dann in ferne Länder fahren. Und Sie können das, indem Sie in ferne Zeiten fahren mit der St. Pete Opera. Und das können Sie dann, wie gesagt, virtuell mit Samson und Delilah. Und es geht natürlich um die alte Geschichte des Mannes, der, als er seiner Haarpracht beraubt worden ist und in Ketten liegt, dass er trotzdem viel Kraft entwickelt und er wird auch geblendet. Also es ist wirklich, es kann, denkt man, einem nichts Schlimmeres passieren. Und gerade in diesen Zeiten muss man an solche Dinge denken und man muss das sich an dem freuen, das man selber hat und sieht eine solche Oper mit ganz anderen Augen, denke ich. Also die wunderbare Musik und auch das Book of Judges, alttestamentarische Geschichten, diese Sage quasi oder diese Geschichte von Samson und Delilah und Delilah sind sehr, sehr allgegenwärtig. Man denkt an den Schmerz, man denkt auch an das Überwinden dieser Situation für Samson, was natürlich fast unmöglich war, wenn man das alles bedenkt, was ihm geschah. Ja, und diese Oper wurde also von Free Fall Director, Theaterdirektor Eric Davis, auf die Bühne gebracht und zwar sogar mit Balletteinlage. Also es war wirklich eine ganz tolle Aufführung und unter Maestro Mark Sforzini von der St. Pete Opera, mit dem wir ja auch schon gesprochen haben. Tickets können Sie finden, wenn Sie unter stpeteopera.org schauen und da gibt es noch drei andere Opern, die Sie sich anschauen können und wir möchten Ihnen also jetzt diese Samson und Delilah Premiere bzw. diese Oper ans Herz legen und auch dieses Gespräch mit John, das übrigens auf Englisch stattfand, denn er singt sehr viel Wagner, aber er spricht die Sprache bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Und damals hat er sie auf keinen Fall. Er hat gesagt, ein bisschen kann er schon, aber vor so vielen Zuhörern wolle er sich da keine Blößen geben, sagen wir mal. Also die Premiere der Oper von Saint-Saëns fand am Freitag, dem 2. März 2012 in St. Petersburg statt, vor einer Kulisse aus kargen Steinen und einer Rampe links und Steintreppe rechts, die das Gemach oder einen Tempelvorbau simulierten, agierten Samson, der starke Israelit, und Delilah, die Philisterin, die ihn um sein Geheimnis bringt und das mit einer warmen Mezzosopranstimme zum Ausdruck brachte. Tenor John Morell trägt zusammen mit dieser Delilah den Hauptteil der Oper. Stimmgewaltig und kräftig hängt alles an dieser Figur des Samson. Der hervorragende Opernchor unterstützt wie immer Samson und treibt die Handlung erzählerisch voran. Alles leitet zu der farbenreichen und gut choreografierten Bacchanale alle im dritten Akt der Oper ein, wo sich Samsons Schicksal und damit der Höhepunkt auch in dieser Oper offenbart. Das Finale brachte große stehenden Beifall, Ovationen für John Morell als Samson, der die Tempelsäulen und Gemüter im tiefsten Sinne zu erschüttern verstand. Wieder einmal eine erstaunliche Leistung der relativ jungen St. Pete Opera, die sich an Opern wie diese traut und mit Maestro Sforzini einen eleganten und führungsstarken musikalischen Leiter hat. Sein Orchester, besonders von Meister des Faches John Shaw, in dieser percussionstarken Musik, ist natürlich ein Ohrenschmaus, genauso wie die Stimmen derjenigen, die gesungen haben. Es besteht aus vielen Mitgliedern dieser Opernchor und beziehungsweise auch das Orchester, in diesem Falle des Florida Orchesters, also sehr viele Mitglieder des Florida Orchesters spielen eben auch in diesem Opernkonzert mit, was seine Qualität natürlich auszeichnet. Man darf auf die kommende Saison gespannt sein, also auf weitere Wiederholungen wahrscheinlich großer Opern und auch auf die Popera, die sich natürlich draußen bei Freiluftkonzerten mit den Stimmen der schönen Sänger natürlich den Leuten in die Herzen singt, sagen wir mal. Wir haben bereits in unserer Sendung Juliana Tauschinger-Dempsey und viele andere aus der St. Pete Opera über die Jahre hin interviewt. Die Termine für Samson und Delilah sind also jederzeit Tag und Nacht. Können Sie sich da einklinken, ein Ticket kaufen und sich diese Oper dann im Internet anschauen und anhören. Ja, und ich möchte Ihnen noch ein kleines bisschen was zu John Morell erzählen, denn da haben wir hier seine Biografie. Morell wurde in New York City geboren, aber im Alter von 8 Jahren zog seine Familie nach Estepona in Südspanien, um die Iberia International School zu leiten. Also seine Eltern haben diese Schule einfach gekauft und geleitet. Seine Mutter, eine Schauspielerin und Sängerin, die die Rolle des Reporters in der ursprünglichen Serie von Damn Yankees am Broadway gespielt hatte, war die Leiterin des Musikprogramms der Schule und seine erste oberste Lehrerin. Werdegang von John Morell begann schon in jungen Jahren mit Gesangsstudium und er trat zum ersten Mal als Peppino in Leon Cavallos Pagliacci auf. Erst später entwickelte sich seine Stimme zu einem Heldentenor. Zuerst unter der Leitung der amerikanischen Wagner-Sopranistin Roberta Nee und später mit dem Lehrer Bill Schumann. Morell gab sein professionelles Debüt als Siegmund in die Walküre an der Ithaca Oper. Die Diagnose seines Sohnes mit Autismus führte zu einer Unterbrechung seiner Opernkarriere und Morell blieb zu Hause, um sich ganz seiner Familie zu widmen. Seine Rückkehr zur Oper erfolgte 2009 als Otello, Gedick, bei der Weltpremiere von Carlo Bedinis Oper Iago im Teatro degli Avvoltoianti in Città della Pieve, wo er die komplexe und anspruchsvolle Rolle in nur 10 Tagen lernte. Dies führte zu weiteren wichtigen Rollendebüts. Der Titel oder die Titelrolle von Peter Grimes mit One World Symphony USA, Siegmund in die Walküre an der Fulham Opera in UK, also im Vereinigten Königreich England, und Tristan für das Northern Wagner Orchester auch in England. Morells Debüt an der St. Petersburg Opera brachte ihm kritische Anerkennung für seine Darstellung von Samson in Saint-Saëns Samson und Delilah. Kürzlich war Morell in Cherubini zu hören, wo er selten natürlich Chant sur la mort de Haydn mit CIF TV Orchestra spielte und Eric im Fliegenden Holländer und Otello mit der Fulham Opera, und er gab all diese Rollen und die Rolle des Siegmund in die Walküre mit dem Boston Symphony Orchestra Coversang. In England ging es ihm folgendermaßen. Da gehörte er nämlich der Concordia Stiftung an in London, die ihm seine ersten professionellen Auftritte in Großbritannien bescherte. Unter ihrer Schirmherrschaft trat Morell in Händels Messias, in St. Paul und als Candide in Produktionen aus Bernsteins Candide in Queen Elizabeth Hall unter der Leitung von Rebecca Miller auf. Seitdem war er in Schuberts Winterreise am St. John's Smith Square und erneut im Oxford unter dem gefeierten Dirigenten Anthony Negus zu hören und beim Woodhouse Cops Festival in Surrey, und Solist war er in Wagners Wesendonck-Liedern. Morell hat Siegmund in die Walküre und die Titelrollen von Parsifal und Othello an der Fulham Opera und Tristan zusammen mit dem Northern Wagner Orchestra aufgeführt. In den letzten Jahren wurde Morell von Kritikern groß und weithin gelobt. Nicht nur seine Stimme, sondern auch die Intensität und schauspielerische Leistung in seinen Rollen, die bringt er voll ein, und das haben dann auch die Kritiker gewürdigt. In den letzten Jahren wurde er, wie gesagt, weithin gelobt. Zum Beispiel hat man gesagt, Morell ist ein großartiger Tenor, Mit brillanter Stimme und beeindruckender Kunstfertigkeit brachte seine brillante Koloratur in Crude Fury aus Händels Serse ein und verlieh Pastorella un povero Amento von Rodelinda eine umfassende Ausdruckskraft. Als Samson bewältigt der imposante John Morrell die schwierige Leistung, sowohl Stärke als auch Verletzlichkeit zu vermitteln. Ob er gegen seine Anziehungskraft auf Dalila kämpft oder in der Niederlage geblendet worden und gefesselt, seinen kraftvollen Tenor ist voller Schmerz. Der kraftvolle Teil des Tenors im dritten Akt folgt einem packenden Akt 2. Morrell hatte eine gute Stimme und voll und groß bewundernswertem, klarem Französisch. Der Tenor gab sein Bestes zum Schluss mit einem kraftvollen, perfekt gestimmten Voix mia misere, siehe mein Elend, im dritten Akt, als Samson seiner Mähne beraubt, geblendet und gefesselt ist. Ja, und wir wünschen Ihnen gleich bei dieser Einführung natürlich, dass Sie Ihnen das nicht nur das Konzert gefällt, dass Sie sich das anschauen, diese Oper in voller Länge, die das St. Pete Opera Website jetzt Ihnen vorführt, und dass Sie uns natürlich sich mitteilen, wenn Sie möchten, info@germanradioshow.com, und sagen Sie uns immer, wie Ihnen unsere Sendungen gefallen und was wir für Sie noch weiteres bringen können. Wir finden immer sehr, sehr interessante Gesprächspartner. Und John erzählt uns jetzt auf Englisch von seinem Leben, von seinem Wirken und von seiner vielen Tätigkeiten, die sich um Wagner drehen sozusagen. Also da hat er viel zu sagen, der Heldentenor. Und wir wollen gerne, dass Sie jetzt sich auf dieses Interview freuen. Wie gesagt, auf Englisch. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die sich jetzt auf Englisch mit John Morrell unterhält. John Morrell, sitting here with you, and we know we are a German radio show, but your German is a singing German. So what do you remember of the German words that you once sang? I still won't even say that. Ein Schwert comes up a great deal in the ring, so I'm always looking for a Schwert. It's very hard to find one. Well, you are singing Samson, who is a fabulous figure. And luckily, my German doesn't have to be too good for that opera. That's true. So tell us about where you're doing it and what it is and how you came to it. Well, of course, we're doing it in St. Petersburg with St. Petersburg Opera. That's Florida, not mm-hmm. Russia. Yeah. And how I came to do this particular performance, mm-hmm. It's just wonderful, really. I was going to actually go to the audition in New York to sing for Maestro. That's Maestro Sforzini, mm-hmm. Mark Sforzini, who's the head of the company. And my father was very ill, and I was actually warming up in a rehearsal studio before going down to the audition, literally in Manhattan. And he was living with us upstate, and I got called in for an emergency. He did pass away about 2 weeks later. Yeah, it was expected. Mm-hmm. But I went up, and of course, like all smart singers who know that the world has lots of singers and we are very replaceable, we like to think we're not, but we are. I figured that was the end of that, because I have so many friends and colleagues who sing a lot of repertoire these days, and so I expected to not get the part. And then I got a call from my agent saying, no, Maestro Sforzini really wants to hear you. Mm-hmm. And so I happened to have some miles on my American Express card, and I got on a plane, and I figured, what's the worst that can happen? I will have a couple of days and sunny, and it was beautiful weather in November, and I came and worked with him for 2 hours, and that's how I got the part. But I was actually kind of a surprise. And it's one of my favorite parts, and I've done it I've done it in two other productions. One of them actually near Toulon, France, which had a very difficult French coach who was very hard on my French. So if my French is not that good in the show, it has to do with my changing an E to an A, because it's easier to sing. And then I did another one in a smaller company in the Midwest. But, and this is Saint-Saëns, so Saint-Saëns. Interesting for a lot of people who have not heard this opera before. What would they need to know about this opera? Well, a couple of things. First and foremost, they will immediately recognize two of the most famous pieces I don't get to sing, which is an aria called Printemps qui commence, which is less famous, but that ends the first act. And then, of course, Mon cœur s'ouvre à ta voix, which is the very big beautiful melodic line, which has not only been performed a great deal, but also singers, but as well it has been done, and there's a modern turn of it. A few rock people have taken it. There have certainly been some orchestral things redone with the same melody. And for those of you who hold out long enough to the third act, you have the Bacchanal, which is thrilling. All three of those pieces I don't sing in at all, but so I should have been speaking for the mezzo and the orchestra. But let's just say that the music I do was beautiful too, and it does tie a lot of the story together. And you are the hero who was losing a lot. Oh, yes. And, of course, for those who don't know, it's based on the biblical story. Mm-hmm. And, yes, Samson is, of course, the strong man who has been defending the honor of the Hebrews. Mm-hmm. And who has fallen in love with Delilah. Now, in the biblical story, he's also was married before to a Philistine woman, so he's obviously comfortable with non-Hebrew ladies. And certainly he is romantically involved with Delilah, his conflict being that he has been called now by God, which you can clearly see, as to being the leader of his people to take them out of the present bondage, which is the Philistines who control this particular area. And of course it's the folly of love, but again it's so hard to interpret what destiny is. You know, we have these conflicts. In the end, some of the greater moments in life are people who are able to surpass tragedy or surpass temptation. And in this particular case, here we have somebody who allows himself to be seduced to such a point where he gives her the secret of his great strength. And of course that's the infamous hair scene, which is his hair is cut off, he loses his strength and then is blinded. But of course he asks God to give him one more time, one more chance, and offers him his own life up, is, shall we say, in retribution for his past misdeeds, and brings the temple down and destroys pretty much all his enemies, because that was a big event and everyone was there that day. Interesting. Interesting also to play, I would think. Yes. And with all French opera, if you want to call it the challenge, or shall we say that the treat, and the thing we enjoy in French opera, is this enormous breadth of beautiful melodic line, and to be able to convey a dramatic character while still keeping the integrity of the music sometimes is an enormous challenge. The words, of course, it's beautifully written, it's beautifully vocally written. I mean, it's very demanding, it's tiring, and certainly something that one doesn't want to do on a daily basis, continuously. But it does have, they give you many moments of which to truly make the drama come alive, and that, with a good director, and we have a marvelous director, Eric is fantastic, and but to also be able to bring those words alive and hopefully convey their meaning. I was told we're going to have super titles for this show, so that will certainly make a big difference to those who are not German and speaking English in the theater to follow. Oh, yes, absolutely. But again, I think the opera is beautifully paced, and one of the challenges which I'd mentioned to you before was that it was originally conceived as an oratorio. And for those who don't know what an oratorio is, think in terms of Messiah. I was going to say, in Germany, I think oratorio is very common. Very, very much. You know, seasonal, Elijah. As we know. But, but also, you think of Elijah, and you think of some of those very dramatic oratorios that have tremendous power. I think of Handel's Samson as well as a tremendously effective work in the oratorio setting. To stage this opera, now, I would have to check my own historical notes because I'm not certain, but I do think that during the composition, because he took a long time, took 6 years to write this, I think, being a man of the theater himself and having written many operas, he certainly began to see this as an opera. And there are some changes which you can see some of the oratorio format, and then it does move rather quickly into the dramatic thing. The only problem that I think is trouble for the stage director is that he doesn't give you a lot of transitional time for scenes. In the end of act one, where the Hebrew prisoners are aroused by Samson's new belief in himself to be able to break their chains of bondage, there's only a very quick scene where they have gone off and are now supposedly laying waste to the land, shall we say, where they discover the dead body of Ambalich, and the priest comes in and begins to give his arias to the defense of the Philistines and what we need to do in order to stop the Hebrews from taking over completely. Let me ask you about you and your career, because a lot of it is German. not probably in Germany, but you started in Spain in your life? Yes, I did. As a child of Americans who decided to seek adventure and find themselves a school. So they were teaching? Yeah, no, they're not teachers. They weren't. Nope. They were just administering. As a matter of fact, I can tell very briefly, they were actually in the wine business, and they still are in New York. And originally, they wanted to do something in Europe. They wanted to give us a European life. I have a brother and a sister. I'm the eldest. Mm-hmm. And they wanted to give us some of that international sense, which has been wonderful for all of us, because we're very comfortable. We speak many languages. And my sister lives in London, and my brother travels in his business all over the world, and very comfortable. So it was sometimes in America, because we are a very large country, and we are very far away, mm-hmm. we lose the sense of intimacy that you would get, say, growing up in London or growing up in Spain, where you can easily go to other countries. So they moved to Spain without having an idea of what to do, and there's no place to send us to school, and there was an English school that was for sale. So they became administrators of that. Very good. But in terms of my music career, my mother was a singer. She was a Broadway singer, so I was actually not raised in opera, but I had almost an instinctual fascination for it, and there were a couple of recordings. I'm assuming a voice. I was a boy soprano, but I never thought of myself as an opera singer. And there are some singers who are very natural. I was one who studied a great deal. Mm-hmm. I was definitely a trained singer. Mm-hmm. And when I came back to the United States, I was almost 15, and I decided to take myself to an opera, and it was Turandot mm-hmm. at City Opera, mm-hmm. and it was a standing room ticket, and I was hooked. And my parents actually thought I was crazy, but I was hooked. I never thought of myself singing, though. I decided to start singing for fun. It was really, you know, senior year school musical. It was the Fantastics, actually. Yeah. And discovered that I had a voice. In that time, it was sort of a quasi-baritone. It was not an untrained voice. There was someone in the audience who thought I should study singing. And I was 17, and this was my first voice lesson. And what did you train the voice to be then? He knew it was a tenor. Mm-hmm. What happened was that in my early 20s, I realized that my destiny was probably in the Helton tenor repertoire. Mm-hmm. And I know that there's a lot of controversy about whether or not people are too young for certain repertoire, or older, or should be physically older. And I think that everyone has their own journey. And in my particular case, it was a journey of waiting more than anything else. It didn't mean I didn't perform, but I knew I wasn't ready yet to push for the bigger houses, or shall we say, for even the what I call the B houses in Germany. One teacher once told me something very smart, and it was Walter Tausig, who was a teacher, was a coach at the Met forever and ever and ever. He made his debut in 1947 and coached there until he died in his 90s. And I had the privilege of learning my first Wagner role with him, which was Siegmund in Die Walküre. And he said, "It's not whether you're going to be ready, they will tell you you're ready." And sure enough, I did a small concert version of the first act and immediately got hired for my first job, which was the Ithaca Opera. And then I got one to cover in Leeds. And from then on, people almost start to ask you. Mm-hmm. It doesn't mean you don't go around trying to knock on doors. Has Wagner been in your repertoire more than? More. I wouldn't say it's been extensive in terms of the amount of different roles I sing. I've done Eric. I've done Siegmund. I've done Parsifal recently with a company in England, Fulham Opera. And I the highlight of last year was the first time I'd ever sung any of Tristan, which was the second act, which I did with the Northern Wagner Orchestra in the United Kingdom in England. It's near Leeds, and I have to say it was quite an interesting feat. First of all, tasting this, getting it at my feet wet in this incredibly difficult music, and what was interesting for me in that experience, and having sung a certain amount of Italian and French and other roles as well, because during the development of voice, you do sing these repertoire, and there are roles, I'm always joking, saying I'm having trouble cleaning my hard drive, because I have so many roles that I don't sing anymore that I used to educate myself on. But what was amazing to me in Tristan is you see performances of it, you hear conversation about it, people have been talking continuously of the score. The intricacies of the music, the way we are almost like an instrument, going into that love duet, and the way your voices constantly suspend over this incredible velvety sound, which is the what Wagner obviously created in the orchestra, and it keeps building. And it's a different kind of passion. It's a slow-burning fuse, I would call it, as opposed to Italian opera, which is very hot to touch. But when it builds and builds and builds, I mean, there was moments in that score which I've never felt. And they sometimes tell us, as singers, if we're enjoying it, the audience isn't. They say that sometimes, and it may be true. But it was truly, I would say, one of the highlights recently. And of course, I look forward to the challenge of learning the rest of the score, let alone singing it, because God knows it's a long night. Right. And I mean, the idea also of looking back at all these stories, these are wonderful mm-hmm. stories that you must, you know, dwell on and pass them on to your family. Oh, yes. You know, the kids say, what is this all about? And then you go into... Well, my first time I sang a complete Valkyrie, I remembered, and I'm, because this is for radio, I'm not a large man as large men will be, is go in opera, but I'm certainly, shall we say... You're not slight. I'm not slight, but it's one of the wonderful things, so everyone is so much heavier than I am in Wagner. I remember my sopranos looking at me and saying, oh, where did the skinny boy come from? The little skinny boy, come sing, skinny boy. Well, you're talking about Valkyrie. However, the Valkyrie, right, but I think the funniest thing that someone said to me, which is very much Wagner, is before I was going out to sing Sigmund in the first act, I heard a thin piping voice of the mezzo who was doing the Fricka. She says, Morel, have you pee-peed? You're going out for 3/4 of an hour, you should pee. It's like your good mother talking to you. Well, it was not bad advice, you know. Birgit Nilsson said you should wear comfortable shoes. She's not wrong. It is a long night. It goes by quickly. Yes. I think that the only thing that I did have when I did my first... And believe me, we're lucky in Valkyrie. Sigmund dies in the end of the second act, so we don't have to even go on to the third act. But I did think to myself, well, you're starting to get into your makeup around 4 o'clock in the afternoon, and you're going to be done at midnight. It is a long... When I think of Tristan, yes. What a long night that must be. Yes. And, well, you know, maybe you should share a ticket, you know, pre and after the break. Well, there you go. I know my parents once did that, but they couldn't mm-hmm. get 2 tickets, so it was there a question of who would see which part. Well, I thank you very much. I wish you very... a successful run with the Samson and Delilah, and of course more and more Wagner roles. And maybe forward. We will see you on stages singing German and someday learning it speech, you know, to talk. I promise you, I speak more than I'm letting on to, but the truth is I wouldn't do it with so many people listening. That's all right. Well, thank you again. Thank you for having me. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Neue Filme von mir, Susanne Nielsen, gesehen und besprochen für Sie. Das Vorspiel zum Beispiel, The Audition, mit der deutschen Schauspielerin Nena Hoss als Violinlehrerin, die für einen begabten Jungen ihre eigene Familie vernachlässigt und sich ganz auf den Erfolg dieses Jungen konzentriert. Ist ein deutsch-französischer Film, Streaming beim Tampa Theater und anderen Online-Plattformen. Und der Film im Englischen wird in der französischen Fassung gezeigt mit englischen Untertiteln und in Deutschland sicherlich auf Deutsch. The Personal History of David Copperfield, die persönliche Geschichte also von David Copperfield, ein Dickens-Roman natürlich, ist die amüsante Neuerzählung der Geschichte des von Charles Dickens in seinem Roman 1850 über den Werdegang des kleinen David Copperfield gemachten Geschichte. Die Geschichte stammt von Armando Iannucci, das ist die Neuverfassung natürlich, und der auch Regie führte, dieser Armando Iannucci, und die viktorianische Zeit in Charles Dickens Roman besonders schön und in den buntesten Bauten und den düsteren Fabriken nachempfunden hat. Die Darsteller, allen voran Dev Patel und die jüngere Version seiner selbst, ist mit einem niedlichen Jungen besetzt als Titelheld, sind Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark, Daisy May Cooper, Rosalind Irsar, Hugh Laurie und vor allem die unvergleichlich wunderbare Tilda Swinton als schräge Tante von Copperfield, Ben Whishaw als der finstere, düstere Uriah Heep und Paul Whitehouse. Diese Herrschaften machen ihre Sache sehr, sehr gut und sind natürlich in einem bunten, multikulturell besetzten Film heute dargestellt, ganz anders als in den älteren Fassungen. Da hat man sich mehr auf die Umgebung konzentriert und hier gibt es, wie gesagt, ein buntes Allerlei in diesem Film. Ob der verträumte Wissenschaftler, der im Hause der Tante 1000 Zettel mit den Gedanken an King George verbringt, oder der einzige Ziehvater Davids, der inzwischen mit seiner immer noch armen Familie al fresco auf den Treppen irgendeines Gebäudes lebt, immer bringt David Copperfield diesen exzentrischen Existenzen seine Güte und Wohlwollen entgegen. Sein Schicksal verbessert sich nicht durch Glücksfälle, sondern durch seine positive Einstellung zum Leben. Es ist mit einer kunterbunten Mischung, wie ich eben schon sagte, von wunderbar überzeichneten Charakteren eine herrlich komische Parodie unseres auch besonders heute komplizierten und unbeschreiblich schönen Lebens im 21. Jahrhundert. Und diese Geschichte zieht uns natürlich zurück ins 19. Jahrhundert. Unser Dank an Charles Dickens und vor allem an die Neugestaltung dieser schönen Geschichte durch Armando Iannucci. Ein Wohlfühlfilm für die ganze Familie, sagen wir mal. The Burnt Orange Heresy. The Burnt Orange Heresy, ein spannender Thriller, bei dem es um einen Kunstdiebstahl geht. Mick Jagger, nach langer Zeit wieder als Schauspieler zu sehen, Donald Sutherland immer wieder hervorragend als der alternde Künstler. Die Geschichte, The Burnt Orange Heresy, ist ein Film voller vermeintlich guter Schachzüge, die man gebannt verfolgt. Die Geschichte wird eigentlich schon in der ersten Szene aufgerollt, in der ein Kritiker mit seinem Publikum allen möglichen Spaß treibt, und zwar Gedankenspaß. Und da ist es die Frage, was ist echt und was ist nicht echt? Und das bringt dann auch die ganze Geschichte ein wenig ins Rollen und man überlegt sich auch während dieses ganzen Filmes, was ist nun die Wahrheit und was ist die Einbildung und wie können wir uns vor einem oder dem anderen schützen oder in eines oder das andere hineinversetzen. Der Kunstkritiker James Figueras, von Claes Bank für seine Rolle im Arthouse-Filmen wie The Square bekannt, hervorragend gespielt, der noch einmal den großen Coup landen will, verfängt sich im Netz der Intrige, sobald er sich auf das Angebot des undurchsichtigen Kunstliebhabers und Sammlers Joseph Cassidy von Mick Jagger hervorragend dargestellt einlässt. Denn er soll Jerome Debney, einem eremitischen Künstler, interviewen und ihm bei dieser Gelegenheit ein Bild entwenden. Und einlassen muss sich der Kritiker, der vor einer jungen, schönen Amerikanerin, Berenice Hollis, die er bei seinem Vortrag kennenlernt und die seine Liebhaberin wird, sein Image bewahren will. Zusammen begeben sie sich auf das Anwesen des reichen Sammlers am Koma See, der ihnen bei einem erlesenen Dinner den Vorschlag dieses Kunstraubes der ganz besonderen Art unterbreitet. Figueras soll ein Kunstwerk des Künstlers, den die Welt seit vielen Jahren vergessen hat, vom mildgesichtigen Schauspieler Donald Sutherland, der immer Figuren, die zwischen Unschuld und tiefster Schuld wandeln, mit einer ihm ganz eigenen Gelassenheit verkörpert, stehlen. Wieder einmal finden wir den Schauspieler mysteriös und eine perfekte Besetzung dadurch für den alten Künstler in diesem Film. Und so müssen wir uns halt überlegen, was ist hier eigentlich los? In dem Moment, da uns die Wahrheit dieses Malers und seiner Werke offenbart wird im Film, erfährt die Geschichte eine Zäsur, es wechselt die Spannung und nun auf die Bewahrung wird sich konzentriert auf die Bewahrung dieses Geheimnisses, das uns eben mitten im Film überrascht. Orange Heresy ist ein Film, der die Rätsel des Kunstschaffens, des Kritikers zu ergründen suchen, das aber letztlich nur durch das Bewahren seines Geheimnisses an Wert gewinnt. Der Künstler, der Kritiker und der Sammler werden von ihrer eigenen Leidenschaft getrieben. Sie alle spielen ein gefährliches Spiel, eine interessante Geschichte zum Nachdenken, zum Diskutieren über Kunst, über Leben und über Tod. Und vor allem auch über Geld. The Burnt Orange Heresy ist per Streaming im Kino zu sehen. Dix jours en or, 10 Tage in Gold. Ein eitler Werbefachmann, der auf Dienstreisen den Frauenheld gibt, verbringt die Nacht mit einer jungen Immigrantin aus Afrika. Zum Dank hinterlässt sie ihm vertrauensvoll ihren Sohn, mit der Bitte, auf einem Zettel diesen nach Süden zu seinem Vater zu bringen, zu einem Pair so und so. Dieses abenteuerliche Roadmovie verhilft dem unfreiwilligen Samariter zu ganz neuen Einsichten und allerhand neuen Menschen, die der Kleine mitbringt. Auf Netflix zu sehen ist dieser Film. The Song of Names ist ein Film, der sich mit der Geschichte eines aus Polen nach England gebrachten kleinen Violinvirtuosen befasst und seine Freundschaft mit dem Sohn gleichaltrig wie der begabte Junge zunächst mit dem Verlust seiner ungewiss verschwundenen polnischen Familie während des Zweiten Weltkriegs belastet und verschwindet dann plötzlich vor seinem ersten großen Solokonzert. Viele Jahre sucht der Vater und später sein Sohn nach diesem seinem Bruder. Die Wiederbegegnung bringt manches an den Tag. Das Lied der Namen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Tim Roth in einer Glanzrolle. Hamilton, das Musical als Film, jetzt auf Disney Plus zu sehen mit Lin-Emmanuel Miranda. Immer ausverkauft haben sie jetzt einen einmaligen Sitzplatz im von 5 Kameras in einer Broadway-Produktion aufgenommenen Verfilmung. Passioniertes Musical, ähnlich wie Les Miserables übrigens in der Passion oder Passioniertheit der Figuren, das The Heights vorausgeschickt bereits jetzt im Disney-Kanal läuft. Sehenswert. Unhinged, aus den Fugen geraten. Schauspieler Russell Crowe ist bereits ein Markenzeichen für explosives Verhalten. So sind wir vorgewarnt als eine sehr junge Frau, die ihre Verantwortung nicht ernst nimmt, diesmal den Ball ins Rollen bringt. Ein Fahrer, dem sie keinen Respekt zollen vermag, Hör auf deinen Sohn, sagen wir ihr, und ihre gewohnte kalte Schulter zeigt im Verkehr, heftet sich nach ihrer aggressiven Handlung nicht nur an ihre Stoßstange, sondern mischt sich so sehr in ihr Leben, dass sich die Gewalt minütlich steigert. Dieser von Rache bestimmte Film ist nichts für schwache Nerven, aber er spiegelt die gesteigerte Aggression wider, die uns in Krisensituationen immer häufiger heutzutage begegnet. Dass man am Ende vieles selber überdenken mag, ist vielleicht nach all dem Dampfablassen ein etwas heilender Aspekt von Unhinged. Russell Crowe ist einmal wieder perfekt in seiner Rolle. Unbändig und intensiv, die Protagonistin steigert langsam ihre Leistung, die Handlung steigert sich unaufhaltsam, die Polizei immer einige Schritte hinterher, bis zum bitteren Ende. The War with Grandpa, Robert De Niro einmal wieder in einer neuen Komödie. Aber diesmal mit so viel sympathischen Elementen, dass man das Wort Krieg im Titel eigentlich für unangebracht halten muss. Ganz klar, dass die besorgte Tochter von Uma Thurman gespielt, ihren Vater zu sich holt und dass der Großvater nun seinem Enkel das Zimmer wegnehmen muss. Aber man merkt sogleich, dass der Enkel gar nicht so schlecht dran ist und sein neues Reich unterm Dach nach anfänglichen Konfrontationen mit dessen vierbeinigen Vorbewohnern ganz gut schafft, die Treppen hinaufzuklimmen, was der Großvater erstaunlicherweise jedoch auch noch schafft, wenn es darum geht, die Rivalität mit dem Enkel ums Zimmer anzufechten. Sicherlich nachzuvollziehen und auf einer wahren Geschichte fußend und für De Niro und seine Seniorenkumpel ein großer Spaß mitzuwirken. Man muss sie alle lieben. Haben. Our Time Machine, ein Film über ein Vater-Sohn-Verhältnis des chinesischen Künstlers Ma Liang, Ma Leon genannt, dessen Vater, ein bekannter Regisseur der Peking-Oper, durch die Krankheit Alzheimers langsam aus der Wirklichkeit ins Vergessen gerät. Während der ersten Zeit jedoch beschließt der Sohn, seinen Vater als Berater und Mitarbeiter an seinem neuen Puppenspiel mit lebensgroßen Puppen unter dem Titel Papa's Time Machine die eigene Lebenskraft und Passion an der seines Vaters zu messen und mit seinem Vater ein würdiges letztes großes Ziel gemeinsam zu bewältigen. Wunderschöne Bilder und fantasievolle Sets mit Zeiträdern aller Art. Sehenswert. Black Box ist ein Film im Genre des dramatischen Horrors, der jedoch mit einer sehr interessanten Theorie, durch die die unfassbaren Ereignisse und die Vorstellungswelt des Helden, eines Überlebenden eines Unglücks, langsam mit Hilfe einer eigenen und geheimnisvollen Wissenschaftlerin aufgedeckt werden, uns in ihren Bann zieht. Dieser Film ist mit einer gesamtfarbigen Gruppe ganz weniger Schauspieler als intelligentes Psychodrama gestaltet. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knödel at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106. Thank you.